kommt ein Vogel geflogen, setz ich nieder auf meinen Fuß, hat ein Zettel im Schnabel von der Mutter einen Gruß. Hat ein Zettel im Schnabel von der Mutter einen Gruß. Lieber Vogel, fliege weiter, nimm meinen Gruß mit und einen Kuss, denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss.